Nicolas Born, Die Fälschung. Teil 3, Der Herr aus Deutschland. Wenn er vom Schreiben aufschaute, zum Fenster hinaus in die Gärten, die Straßen, auf Fenster und Dächer, nicht in Bilder, nicht in das Innere, das aufgewühlt war von einer gutartigen Raserei, sah er wirklich und schon wieder den Frieden. Es war diese ungestörte Farbigkeit, die wie wirkliche Schleier aus Blütenstaub auf alles niederschwebte. Die Augen brannten davon oder vom Fieber. Aber das Licht war doch tatsächlich groß. Ein prunkhaftes Leuchten der Hecken, Sonnenschirme und Markisen, gelbe Fassaden wie Sand, wie Lehm. Feierliche Entspanntheit fühlte er bei dem Anblick. Doch sogleich kam der Schüttelfrost wieder und der Hitzestau im Kopf als Mahnung oder Widerspruch. Das Fieber war gut. Es war gut für die Arbeit. Der neue Zustand unterschied sich großartig von dem der vergangenen Tage. Er brauchte noch das Fieber, die Schmerzen, Verspannungen, die er zu gegebener Zeit sicher ausräumen konnte. Erst als er mit dem Schreiben aufhörte, nahm er wieder eine von Arianes Chininpillen, dazu aus dem Kühlschrank eine Flasche Bier, die er auf einmal austrank. An den Händen war noch der Geruch von Ariane, so wie sie duftete, wenn sie mit ihm eine Straße überquerte. Wie er Ariane angeschaut hatte, so hatte er zum ersten Mal eine Frau angeschaut. Und weiterhin wollte er ernst arbeiten. Der Krieg ging nicht auf einmal zu Ende. Von hier aus würde er noch lange berichten können, Unerhörtes. Die unerhörten Berichte sollten in die Bundesrepublik hineinfahren, in die Glieder der Bundesrepublik, nicht zum Vergnügen. Kleinmütig war er nicht mehr. Das Fieber war gut, es machte energisch. Er wollte hinaus, nur nicht jetzt Hoffmann begegnen, damit die Wärme den Schweiß weghauchte. Ein paar Tage können wie ein paar Jahre alles enthalten. Sie können ein paar Jahre sein. Hoffmann hatte das Autoradio voll aufgedreht. Schnell gezupfte Einsätze, lange Schleifen, ein Tremolo, das nie aufhört, unaufhörliche Musik, ohne Pausen, immer die gleichen, immer gegenwärtigen Töne, die nicht enden wollen und sich winden und schlingen, sich weiterspinnende Fäden, Saiten, über Körper und um die Körper gespannt, über Ellbogen, Augäpfel, Schädel, es sind Nervenbilder, fremd genug, sich darin zu verirren und plötzlich eine Ferne wieder zu ahnen. Hoffmann fuhr schnell. Laschen tupfte sich mit einer Papierserviette den Schweiß von der Stirn. Das Fieber war nicht sehr stark, hielt aber an. Nach dem Frühstück hatte er sich so erschöpft gefühlt, dass er sich wieder hinlegte. Und für einen Moment war er untergegangen in einer prickelnden Schwärze, die ein Himmel sein konnte oder ein Meer. Auch als Hoffmann angerufen hatte, er solle sich fertig machen, herunterkommen, sie hätten eine Verabredung, blieb er noch liegen in einem verwirrenden Zwischenzustand, als sei der Körper zu schwach, alle möglichen Kuriositäten und Aufdringlichkeiten der Fantasie abzuwehren. Es flatterten Schlagzeilen, die er glaubte, nie gelesen zu haben. Civil War approaching the end? Und er sah die kleinen Fältchen um Arafats Augen. Und Arafats Augen schauten ein wenig betrübt auf das Messer, das Laschen gehörte. Laschen überlegte, ob die Kriegsparteien wohl ausgemacht hatten, die Waffenstillstände abwechselnd zu brechen. Ariane. Er versank in ihrem Anblick, hörte er wieder sagen, wenn ich nicht bald ein Kind bekomme, dann bekomme ich ein Kind, das im Krieg gezeugt wurde. Hoffmann hatte noch einmal angerufen. Wo bleibst du denn, Mensch? Ich warte mit dem Auto. Laschen versprach, im Nu unten zu sein. Hoffmann hatte mitten in der Halle gewartet, die Taschen mit Kameras, Objektiven und dem Tape-Recorder abgesetzt. Du bist ganz weiß, sagte er. Und so fühlte Laschen sich auch, weiß und leer. Hoffmann hatte einen Leihwagen aufgetrieben, einen alten Mercedes mit stellenweise durchgerosteten Türen und Kotflügeln. Sie fuhren in Richtung Tripoli über eine Stunde die Küste entlang. Unten die Klippen wie Gold gepudert, die Windpumpen und flachen Wasserbecken zur Salzgewinnung aus Meerwasser. Hoffmann schnitt die Kurven, überholte alles. Laschen hätte ihn jetzt fragen müssen nach der Verabredung, kam aber gegen seine Mattheit nicht an, gegen das Gefühl der Hinfälligkeit, mit dem die Frage und Hoffmanns Antwort hinfällig geworden wären. Laschen saß hinten, hineingedrückt in die Polster. Die Musik unendlich, nicht enden wollend. Und Hoffmann hatte die Initiative ergriffen. Eigenartig. Aber er hatte jetzt nichts dagegen. Hoffmann sollte seinetwegen auch das Gespräch führen. Hoffmann hatte ihn vorhin auf Büblos aufmerksam gemacht. Doch Laschen lag schon fast auf dem Rücksitz und hatte nicht einmal den Kopf erhoben, um Büblos zu sehen. Bei Tscheka bogen sie ab in die Berge hinauf und konnten unten in den Serpentinen noch ihre gelbe Staubfahne sehen. Sie kamen durch Dörfer, in den Schatten lagerten Schafe und dösende Hunde, auf der Türschwelle einer Hütte jugendliche Zivilposten, die nur für einen Moment die Köpfe hoben und die Gewehre quer über den Knien liegen ließen. Hoffmann ließ das Auto schwingen und die Musik durch die Seitenfenster hinausstürzen. Er lachte und drehte sein unrasiertes Gesicht Laschen zu. Die haarigen Arme hielten das Steuerrad umschlungen. Laschen sagte nur, er solle bitte etwas langsamer fahren. Hoffmann fuhr langsamer, steckte sich eine Zigarette an, warf die Schachtel ins Handschuhfach, in dem auch seine und Laschens Papiere lagen. In einer Kurve konnten sie wieder das Meer sehen, tief unten, ein einziger blinkender und lichtsprühender Widerschein. Laschen hielt das Gesicht in den Fahrwind. Er fühlte sich besser, aber sein Gesicht war noch immer heiß und wo vorhin der Schweiß war, brannte jetzt die Haut. Kurz bevor sie Echten sahen, sahen sie auch die ersten Zedern, die bergauf immer zahlreicher wurden, bis hinein in die Terrassen und Villengärten von Echten. Hoffmann sagte Iden und... Da wollen wir hin. Die Straße führte in engen Serpentinen hinauf und unvermittelt hinter einer Kurve trat Hoffmann hart auf die Bremse, weil ein rot-weißer Schlagbaum die Straße sperrte. Von den Felsbrocken am Straßenrand erhoben sich drei Männer, die elegante Anzüge trugen und Sonnenbrillen. Zwei von ihnen zielten nachlässig auf das Auto und kamen langsam näher. Der dritte zog aus dem Sprechfunkgerät, das er in der Hand hielt, die Antenne heraus und sprach hinein. Sie mussten beide aussteigen und ihre Papiere vorzeigen. Hoffmann wurde angewiesen, den Motor abzustellen, was er machte. Aber erst, nachdem er die Männer lange angesehen hatte. Einer öffnete den Kofferraum und ein anderer zielte, als die Haube hochsprang, hinein. Und obwohl nur Werkzeug darin war, war es auch für Laschen eine Schrecksekunde. Alle drei Männer waren von einer ins Süßliche veredelten, parfümierten Gefährlichkeit. Blasse Gesichtshaut, schmale Hände. Auf den Felsbrocken, auf denen sie gesessen hatten, lagen ausgebreitet ihre großen, feinen Taschentücher. Der Mann mit dem Sprechfunkgerät hatte sein Hemd ganz aufgeknöpft und trug auf der Brust ein silbernes Kreuz. Sie bekamen die Papiere zurück, nachdem einer noch einmal mit der Waffe im Anschlag um das Auto herumgegangen war. »Mercedes«, sagte er und schaute an Hoffmann vorbei. »Was ist?«, sagte Hoffmann. »Gefällt Ihnen das Auto nicht?« Der Mann mit dem Funkgerät tippte mit dem Finger darauf und sagte zu Hoffmann, »Exzellenz Toni erwartet Sie.« Auf dem von Palmen umgebenen Vorplatz standen einige Limousinen, auch ein schwarzer Rolls-Royce und ein kleines Panzerfahrzeug, über das ein Tarnnetz geworfen war. Zu welchem Zweck, das war nicht erkennbar. Hinauf zum Eingang der Villa führte eine breite Marmortreppe. Oben auf dem Treppenabsatz stand ein weißes, mit heiligen Bildern beklebtes Wachhäuschen. Davor auf einem Hocker ein Mann im Tarnanzug, die Hände flach auf den Schenkeln, das Gesicht niedergefallen auf die Brust. Durch den Spalt, den die Tür geöffnet wurde, glitten zwei Männer in Samtwesten. Unter den Achseln Schulterhalfter mit Revolvern. Sie stürzten auf das Auto zu und rissen von beiden Seiten die Türen auf. Während oben im Eingang ein weiterer Mann erschien, auf dem Kopf einen Panama-Hut, für den die Szene sich abspielte. Noch einmal wurden sie beide abgetastet. In der Mitte des Innenhofes war ein Schwimmbecken. Am Rand Pritschen, Liegestühle, eine Hollywood-Schaukel. An den Seiten in gemauerten Nischen standen kleine Tische mit schachbrettartigen Intarsien. Aus einem der offenen Fenster im Obergeschoss des Hauptflügels drang Klaviermusik. Sie setzten sich an einen der Tische. Ein älterer Mann, ein Dunkelhäutiger, servierte ihnen Eiswasser und Arak. Dazu die obligatorische Schale Mandeln und Pistazien. Auf dem Tisch hinter Hoffmann lag ein Stapel zerfledderter Comichefte, Obenauf ein Titel: Sergeant Peng Peng. Hoffmann blätterte darin. Seine Beine hatte er hochgelegt. Der Diener kam noch einmal, um ihnen Zigarren anzubieten. Laschen dankte, aber Hoffmann griff zu, ohne den Mann zu beachten. Der sagte: Exzellenz Toni bitte Sie um etwas Geduld. Hoffmann trank sein Glas in einem Zug leer, stand auf und schlenderte um das Schwimmbecken herum. Er hatte Laschen noch immer nicht gesagt, wie die Verabredung zustande gekommen war. Dass hier ein Sohn des Staatspräsidenten residierte, wusste er. Und auch, dass Toni im November mit seiner Privatarmee eine Schlacht um die Stadt Tripoli verloren hatte. Er wurde auch für verantwortlich gehalten für ein Massaker an Palästinensern, die von einer Beerdigung nach Beirut zurückkehrten. Sie warteten noch eine halbe Stunde. Erst dann betraten die Männer mit den Schulterhalftern wieder den Hof. Langsam, in einer trägen Geschmeidigkeit. Der Diener riss die Tür auf und Toni kam direkt auf sie zu. Exzellenz Toni, sagte der Diener, und Exzellenz Toni wurde gefolgt von einem trippelnden Mann, der Schritt zu halten versuchte, was so aussah, als müsse er ihm unbedingt noch vorher etwas sagen. Laschen kannte ihn. Rudnik. Er war überrascht, wusste allerdings augenblicklich, wem sie den Termin zu verdanken hatten. Rudnik sprach Englisch und machte beflissenen Gebrauch von dem Wort Exzellenz. Die Exzellenz trug umgekrempelte Blue Jeans und ein weißes Polohemd. Das Gesicht war blass und etwas wässrig. Er lächelte schmerzlich, als er ihnen beide Arme entgegenstreckte. Die Augen blickten ruhig und warm, standen leicht vor, was dem Lächeln einen Nachdruck gab, aber auch etwas glotzend Fragendes. Der Diener rückte ihm einen Stuhl zurecht, nach einem Wink auch einen zweiten für Rudnik, der sie, Hoffmann zuerst, mit Handschlag begrüßte. Es wurden noch eine weitere Flasche Arak, eine Flasche Whisky, frisches Eiswasser und Gläser auf den Tisch gestellt. Toni lud sie ein, erst einmal zu schwimmen. Badehosen seien in allen Größen da. Auch hätten sie es nicht nötig, heute noch nach Beirut zurückzufahren. In dem Haus seien viele Zimmer. Laschen dankte, nein, das sei nicht möglich. Das Gespräch wurde auf Englisch geführt. Hoffmann und Rudnik hatten darum gebeten. Rudnik blickte betont uninteressiert hier und dorthin, als sei ihm, dem Vertrauten, hier ohnehin alles geläufig, was es zu sehen gab und auch, was Exzellenz Toni zu sagen hatte. Sein Verhalten war unterwürfig, doch der Ausdruck in seinem Gesicht war, wenn Toni redete, anmaßend, so als sei er der Urheber dessen, was Toni sagte. Und starr blickte er geradeaus, wenn Toni ihn als seinen deutschen Freund bezeichnete. Laschen fragte, wie Toni sich das Gespräch vorstelle. Hoffmann stellte den Rekorder auf den Tisch und machte die ersten Fotos. Laschen sagte, es gebe die Möglichkeit, Toni in einem Artikel angemessen häufig zu zitieren. Oder die andere Möglichkeit, das Gespräch so zu drucken, wie sie es führen würden. Gekürzt, selbstverständlich. Toni sagte, er sei oft falsch zitiert worden. Ärgerlich falsch. Auch böswillig falsch. Kurz, er wolle gern das, was er gesagt habe oder angeblich gesagt habe, auch sehen, bevor es gedruckt werde. Rudnik könne das doch sicher vermitteln. Laschen aber sagte, die endgültige Fassung werde immer erst zu Hause gemacht. Da rief Toni, es ist gut, ich bin einverstanden und ich vertraue Ihnen. Sie sind Deutscher. Deutscher. Hoffmann fotografierte weiter, ohne sich um andere zu kümmern. Er war hinten an der Mauer, wo für ihn die Herren mit Samtwesten und gelben Schulterhalftern posierten. Er dirigierte sie mit der Kamera in beiden Händen. »Sie sind Deutscher und Sie wissen das also. Unteilbar, habe ich gesagt. Und ich will das Land nicht teilen. Teile ich das Land mit den Kommunisten, teile ich auch die Macht. Sehen Sie, ich wäre bereit zu sterben, wenn es einen Sinn hätte. Sinnvoll ist es deshalb im Augenblick, die Kommunisten, die Palästinenser also, aus dem Land zu werfen. Und einige Muslims, die bereits angesteckt, bereits Kommunisten sind. Vollgültige Kommunisten, von denen müssen wir uns verabschieden. Verabschieden, haben Sie gesagt? Monsieur Toni, heißt das Blutvergießen? Es gilt der Grundsatz, dass wir maronitische Christen nur töten, um Leben zu erhalten. Oder um das Überleben zu ermöglichen. Das heißt, wir töten nicht gern. Und nur, wenn andere Methoden weniger erfolgreich sind. Ich sage noch einmal, die Muslims sind nicht meine Feinde. Viele Muslims sind nicht meine Feinde. Und ich kenne viele Muslims und töte sie auch nicht. Wer sich allerdings mit den Palästinensern einlässt, der ist unser Feind. Sind wir denn nur bedroht? Sind nicht andere Länder wie das Ihre nicht viel bedrohter? Wir haben es auf uns genommen zu kämpfen. Vielleicht kämpfen wir hier für Deutschland, für Italien, Frankreich. Vielleicht sind wir die Einzigen, denen etwas liegt an der Substanz der Freiheit. Vielleicht hat der Westen insgesamt schon aufgegeben. Sehen Sie, ich glaube, was ich sage. Ist das nicht ein Wahnsinn, wie Sie gemeinsam das Land zerstören? Welches Interesse hat Ihre Familie daran? Toni gab sich Mühe, erregt auszusehen, betroffen, vor allem verantwortlich. Aber die Augen, darin aber sah Laschen die Niedertracht von einem Klassenersten. Sie missverstehen alles. Wir kämpfen, um den Wahnsinn des Krieges zu beenden. Und ich wiederhole, wir sind keine kaltblütigen Mörder. Aber die Opfer der Geschichte werden wir auch nicht sein. Er strahlte und hob sein Glas, als habe er das Schlusswort gesprochen. Rudnick hatte auf der Rückfahrt in anzüglicher Weise von Tonis sogenannten Frauengeschichten erzählt, in Andeutungen. Er schien selber nicht zu wissen, ob er Toni wegen der Frauengeschichten verachten oder bewundern sollte. Abgesehen von Frauengeschichten bewunderte er ihn nur. Sein Lieblingsattribut, wenn er von Toni sprach, lautete äußerst geschickt. Exzellenz Toni sei eine äußerst oder ungemein geschickte Person. Er sei bereits heute nahezu unglaublich in diesem Alter. Wie alt schätzen Sie ihn? Einer der fähigsten Politiker im Lande. Das sei nicht nur seine eigene Meinung, sondern die aller einflussreichen Personen übereinstimmend. Ein also äußerst oder ungemein geschickter Taktiker, ein Stratege sogar. Das werde sich noch erweisen, wenn er die dazu erforderlichen Machtbefugnisse erhalte. Es war dunkel, als sie die Stadt erreichten. Hoffmann schlug vor, die Straße am Hafen entlang zu nehmen, durch Mina el Hosn. Es ist noch alles ruhig und wir sparen fast eine Stunde ein. Rudnick sagte, einverstanden. Aber ich bitte um Vollgas. Fliegen Sie, Herr Hoffmann. In echten hatte er den Eindruck eines muffigen Ruheständlers gemacht. Zu alte Ideen im Kopf, mit denen er nur und immerfort zurückstecken konnte. Jetzt aber schien er gespannt zu sein, alarmiert, eingefuchst auf die Situation. Sie haben vermutlich keine Waffen. Hoffmann schüttelte den Kopf. Rudnick sagte, sie täten gut daran, keine Waffe zu haben. Laschen sagte, ich kann mir eine Waffe in dieser Hand nicht vorstellen. Rudnick sagte, es ist furchtbar einfach. Laschen sagte, ja, es muss furchtbar einfach sein. Furchtbar, weil es so einfach ist, so selbstverständlich in der Hand, für die Hand gemacht. Ich glaube, es würde mich so überzeugen, dass ich augenblicklich abdrücken könnte. Hoffmann fuhr noch vorsichtig. Die Fenster hatten sie aufgedreht. Laschen bemühte sich, ganz flach zu atmen. Stellenweise waren die Durchfahrten sehr eng zwischen Trümmern und Autowracks. Auch Rudnick hatte nach draußen gehorcht. Nichts war auffällig. Herr Laschen, Sie haben mir gesagt, Sie seien an Kontakten zu Waffenhändlern interessiert. So etwas lässt sich über Toni unschwer vermitteln. Hoffmann setzte sie ab vor einem Restaurant, in dem Lichter brannten. Er wolle nur rasch den Wagen abliefern und die Taschen ins Hotel bringen. Sie sollten für ihn schon Rotwein bestellen. Laschen war eigentlich nicht einverstanden, sagte aber nichts und ging mit Rudnick hinein. Er wäre gern vor dem Essen auf sein Zimmer gegangen, um Ariane anzurufen und ein paar Minuten allein zu sein. Es waren nur zwei Tische besetzt und in den Gängen standen die Kellner zu zweit oder dritt und unterhielten sich. Sie nahmen einen Ecktisch, von dem aus Laschen beide Eingänge im Auge behalten konnte. Er dachte immer öfter an solche kleinen Absicherungen, ohne allerdings an ihre Wirksamkeit im Ernstfall zu glauben. Sie bestellten eine Flasche Rotwein. Laschen fragte Rudnick aus nach den Söhnen von Gemayel und Shamoun, die wie Toni mit ihren Armeen Krieg führten nach eigenem Ermessen. Aber Rudnick wusste nicht so viel, wie Laschen ihm zugetraut hatte. Sie blickten von den Speisekarten auf und tranken sich zu. Da befiel Laschen wieder das Fieber. So plötzlich, dass er Lust hatte, sich davon umwerfen zu lassen und ein paar Tage lang krank zu sein. Hier, heute Abend, spürte Laschen auch wieder diesen Knick in seiner Lebenskurve. Hatte solch eine Tabelle geradezu vor Augen. An das Ende glaubte er nicht. Nur an viele Unterbrechungen glaubte er. von Erschütterungen. Er war sich seiner Sache sicher und freute sich darauf. Der Kopf war schon rot und heiß. Der Schüttelfrost war da. Die Haut zwickte wie unter winzigen elektrischen Kontakten. Hoffmann kam herein und vertiefte sich in die Karte. Auf der Fahrt und oben in Echten hatte er nichts gespürt. Also konnte er wohl die Fiebersymptome verschieben, konnte damit umgehen. Rudnick sprach zu Hoffmann. Ein dunkelhäutiger Kellner schob einen Wagen mit Salaten und Hummus an den Tisch heran. Er stellte sich die Haut von Ariane vor, wie sie sich anfühlte. Er fühlte sie mit den Fingerkuppen. Mit dem ganzen Körper fühlte er ihre Haut durch den Anzugstoff hindurch, über jede Entfernung, ihren Rücken, ihre Hüften, Beine. Laschen schwitzte beim Essen. Vom Wein wurde ihm auch schwindelig, was ihm aber angenehm war. Er sagte zu Rudnick, zu diesem Essen sei er selbstverständlich eingeladen. Selbstverständlich ist er eingeladen. Ich hab's ihm schon gesagt. Danke. Aber nur, wenn Sie es unter Spesen laufen lassen können. Es sind Spesen, sagte Laschen. Er rauchte heftig, was das Schwindelgefühl verstärkte. Das Zwicken war jetzt in der Kopfhaut. Er fuhr sich durch das Haar, das sich spröd anfühlte und wie erstarrt in einer Spannung. Er aß schnell und vorsichtig. Und wenn er sprach, achtete er darauf, dass die Zähne nicht aufeinander trafen. Nach dem Essen verabschiedete er sich rasch und fragte Hoffmann, ob sie sich morgen beim Frühstück sehen. Ja, gut, sagte Hoffmann und wandte sich schnell wieder Rudnick zu. Nicht mehr ganz gefährlich und nicht mehr ganz wirklich war auf diese Entfernung der Krieg. Bis hierher kamen nur ein paar Spritzer des Krieges, mehr nicht. Ein Sprengsatz war explodiert in der Filiale einer Fluggesellschaft. Ein paar Heckenschützen hatten während der Waffenstillstände ein paar Menschen erschossen. Gelegentlich wurde am Abend jemand überfallen, eine Wohnung geplündert. Palästinenser gingen Streife. Die Bewohner des Viertels saßen am Abend noch in den kleinen Höfen und Gärten. Es wurde nicht sehr kalt und es geschah ihnen nichts. Von den Straßen war man bei Dunkelheit besser verschwunden. Laschen saß im dunklen Zimmer am Fenster. Die nicht enden wollende Musik durchwob ihn ganz und er betrachtete den Widerschein des Feuers am Himmel. Es war warm im Zimmer, aber wenn er hinausschaute in den kräftig strahlenden Morgen, fühlte er geradezu durch die Augen die frische Kälte. Es war ein eisblaues Gefühl, eine Abhärtung der Sinne in aufgerichtetem, festem Licht. Er setzte sich an den Tisch und rekonstruierte aus seinen Notizen das Gespräch mit Exzellenz Toni. Die Kassette wollte er später abhören, für die Korrekturfassung. Das Gespräch sollte nicht als Gespräch veröffentlicht werden. Vielmehr wollte er Tonis Sprüche in indirekter Rede in den Artikel einbauen. Er charakterisierte Toni als einen Melancholiker, der, wie ein Reptil, in der Hitze und Nähe des Todes sich herausbeißt aus der samtenen Schale, dann aber auf Vernichtung aus ist, weil er nur dabei sich selber am Leben fühlt. Er verschafft sich die intensivsten äußeren Reize, Opferungen, Schlachtungen, um danach wieder in den Zustand eines empfindsamen Weichtiers zurückzusinken. Wie nur ein sanftmütiger blutrünstig sein kann, schrieb Laschen. Selbstverständlich, entscheidender als solche Genussdestruktivisten seien die politischen Absichten und Interessen der großen Familien. Aber hier sei beides im Vorgehen vereint. Und das, schrieb Laschen, ist sicher kein Zufall. Zufall oder nicht, das war in Wirklichkeit egal. Und er schrieb nie, was er dachte. Das heißt, er schrieb nur, was er außer sich dachte, was er auch für Schreiber hielt gerade. Warum konnte er für diesen Pseudofeldherrn so schnell die Formulierung finden? Vielleicht verabscheute er diese Existenz nur deshalb, weil er sie so gut verstand. Mit dem Verständnis andererseits ließ sich ohnehin nichts machen, nichts schreiben. Es ging um Kontraste immer noch um Gut und Böse, obwohl beides nichts mehr bedeutete, da alle nur noch verrückt in den Kategorien der Verrücktheit staken. Laschen ging zu Fuß zu Ariane. Er achtete darauf, in den Häuser- und Mauerschatten zu gehen. Das Licht auf den Fassaden gegenüber, auf den Gesichtern und den Autos war so friedlich und gelb. Sie saß im Garten, die Beine auf einen zweiten Stuhl gelegt. Hoffmann hatte ihm erzählt, vor dem Hotel Concorde seien gestern drei Frauen durch die Splitter einer Granate umgekommen. Die Vermutung lag nahe, dass die saudi-arabische Botschaft nebenan gemeint gewesen war. Arianes Gesicht lag so blond in ihrem Haar. Ihre Waden schimmerten. Sie hatte sich eine Decke um die Schultern geschlungen. Er kniete vor ihr und schlang die Arme um sie. Sie lachte und hielt ihn fest, als er sich atemlos wieder aufrichten wollte. »Sind das nicht glorreiche Tage?«, sagte sie. Er zeigte sich überwältigt von diesem Ausdruck, wusste nicht, wie er antworten sollte. »Ja, es ist ein Spott.« Sie lächelte, war ganz entspannt. »Ich weiß schon, wie du das gemeint hast. Komm, setz dich zu mir. Du hast recht, dafür, dass Winter ist und Krieg, ist es ein Spott. Wir leben nach wie vor in der Sonne. Wir kämpfen nicht, fliehen nicht. Jetzt arbeite ich auch kaum noch.« »Es ist einfach. Wenn es schön ist, ist es schön. Bitte keine Einwände.« Er hatte die Schuhe ausgezogen und ging auf Strümpfen, trat mit Absicht unvorsichtig auf, damit die kurzen Stängel sich in die Sohlen bohrten. Er ging wie ein neugieriger Vogel an ihr vorbei, mit verdrehtem Hals, bis er zurücktrippelte und sie vom Stuhl riss. Sie balgten und hernach lag Ariane auf der Decke und sagte: »Ich bin so froh, dass du da bist. Aber habe ich eigentlich einen Grund, so froh zu sein?« »Keine Einwände«, sagte er. »Wann fährst du wieder weg?« »Moment der Wahrheit?« »Warum nicht?« »Musst du danach fragen?« »Nein, ich muss nicht danach fragen. Ich brauche solche Fragen auch gar nicht. Hab sie nie gebraucht. Ich denke auch nie an die Zukunft, verstehst du? So besorgt, ich mag das nicht. Aber du gibst mir sowas ein.« »Warum?« »Ja, das begreife ich auch nicht. Aber ich bin tatsächlich ganz besorgt auf einmal. Was denn bloß werden soll, wenn du wieder weg bist?« »Du, es ist Unsinn. Es soll dich nicht kümmern. Es ist falsch. Ich weiß, kein Wort mehr darüber.« »Ich fahre so bald noch nicht nach Deutschland zurück.« »Deutschland, wie das klingt. Hörst du, wie unangenehm Deutschland klingt? Wie stählern, wie trostlos und hartnäckig? Es dröhnt noch immer so.« »Dann bleib hier. Werde Araber, wie ich.« Er lachte, war aber doch erschrocken für den Moment. Sie nahm seine Hand in die ihre und schaute ihn belustigt an und dann, er irrte sich nicht, ließ sie die Hand enttäuscht fallen. »Du musst dich nicht ängstigen. Ich würde dich nie festhalten.« Er fühlte, wie der Schweiß ihm ausbrach, das Gesicht prickelte und brannte. Sie redete so vorsichtig mit ihm. »Ich weiß schon. Du bist dir viel zu problematisch, um dich auch noch mit mir abzugeben. Und du willst im Grunde gar nichts von mir wissen. Willst sogar in meiner Gesellschaft für dich sein.« Er kniff die Lippen zusammen, hatte aber das Gefühl, sie dabei mit offenem Mund anzustaunen. Er versuchte, ironisch zu werden. »Wie du mich durchschaut hast. Ich fühle mich ja so unterlegen, so überführt und mutlos, dass ich gar nichts mehr wagen kann.« »Hast du denn vorher etwas gewagt?« fragte sie und wendete ihr Gesicht von ihm weg. Am liebsten hätte er gesagt: »Lass doch, lass mich auch in Ruhe und so sein, wie ich bin. Und sei du auch, wie du bist. Bemühe dich nicht, ich will es nicht anders. Ich bin ganz von der Vergeblichkeit durchdrungen, ein ansteckender Fatalist. Aber immerhin bin ich anwesend, bei dir.« »Ach du«, sagte sie und nahm seine Hände von ihrem Kopf weg, langsam und stark. Sie stand auf und ging nachlässig auf das Haus zu. Gleichgültig war ihr Gang. Jetzt verachtete sie ihn, vergaß ihn schon. So sah es aus, wie sie ging in dem leichten, ockerfarbenen Kleid. Es war passiert. Ariane hatte ihn erwischt. Mitten im selbstgenügsamen, die Vergeblichkeit noch genießenden Händereiben. Es genügte eben nicht, wo es um eine Liebe ging, sich fallen zu lassen, zerbrochen worden zu sein und den Rest von sich jemandem demütig in den Schoß zu legen. Auch genügte es nicht, wo es um eine Liebe ging, verschlossen, gemein und lieblos zu sein. Auch Greta gegenüber hatte er sich, vor Jahren war das gewesen, verschlossen, lieblos und gemein und brutal verhalten. Es war ihm jetzt ernst damit, sich selbst nicht mehr dafür zu verstehen. Greta hatte er zu verstehen gegeben, sie solle wissen, dass sie sich letzten Endes auf ihn verlassen könne. Letzten Endes. Auf dem Weg dahin, auf dem das letzte Ende fortwährend vermieden wurde, Die Geschichte einer vermiedenen Liebe und die Geschichte verschobener Gefühle, sollte sie nur noch da sein und an ihm hängen. Nicht so sehr, aber eine Selbstverständlichkeit. Greta, zu seiner Selbstverständlichkeit gemacht, war dann immer öfter abwesend und verschwieg mehr und mehr. Dann hatte sie Liebhaber, mit denen sie verstohlen an ihm vorbeitelefonierte. Der Schmerz war nicht auszuhalten gewesen, aber er hielt ihn aus. Er konnte auch schon etwas anfangen mit seiner Eifersucht. Auch er ließ sich von ihr in Zukunft schwer erreichen. Etwas schmerzverzerrt auch und etwas im Recht. Eifersüchtig betrachtete er, wenn sie verreist war, Mäntel und Jacken von ihr an den Garderobehaken. Schon lange war er wieder hier in Beirut. Aber es waren doch erst 9 Tage. Seinem Gefühl nach Monate. Zu Hause wäre bereits Sommer. Die Kornfelder wogten, die Wiesen blühten weiß und gelb. Greta in ihren leichten, sanfte Falten werfenden Kleidern sah wieder so jung aus und lächelte wissbegierig. Wenn er an Zuhause dachte, stellte er es sich sommerlich vor. Die äußeren Blütenblätter der Rosen rollten sich schon, bevor sie abfielen, mit braunen Rändern zusammen. Aber es kamen ja noch immer neue Knospen und die späten würden sich auch länger halten. Ariane! Er hatte eine Weile nicht an sie denken wollen. Er schien ihm als unerreichbare, im Grunde unberührbare Frau, die sich ihm nur hingab, weil ihr der Kontakt mit ihm nichts bedeutete. Er konnte ihr weder schmeicheln noch sie verletzen und deshalb war er ihrer unwürdig. Wenn du, Laschen, für sie keine Gefahr bist, dann bist du ihrer unwürdig. Zwar hatte sie ihm Vorhaltungen gemacht und durchaus hatte jeder Satz in ihm eine empfindliche Stelle berührt, aber doch damit nicht weitergemacht. Es lohnte sich eben nicht. Sie würde sich ebenso anstrengungslos und schmerzlos von ihm trennen, wie sie ihn aufgenommen hatte. Er spürte, dass sie immer stärker wurde, dass sie ihn, ohne es zu wollen und gerade dadurch, zu immer deutlicheren Gefühlen zwang. Sie hatte ihn gern und gerade das war die Feststellung, die es ihr ermöglichte, ganz selbstständig zu bleiben und ihn jederzeit fortschicken zu können. Das in Aussicht stehende Interview mit Arafat mochte stattfinden oder nicht. Es war zu etwas geworden, das er nicht unbedingt mehr wollte. Er meinte, auch zu Hause, auch in der Chefetage, auch die Leser müssten inzwischen die Belanglosigkeit eingesehen haben, irgendeinen maßgeblich Beteiligten auch noch reden zu lassen. Schade nur, dass Hoffmann gestern keine Fotos gemacht hatte von den Erschießungen in den Souks. Sie mussten versuchen, Fotos über eine Agentur zu bekommen, obwohl man ihnen in Hamburg die Extrakosten vorrechnen würde. Oder war Frühling zu Hause? Über den leuchtenden Ziegeldächern der dunkle Himmel, schwer von Regenwolken, zwischen denen doch noch alle intensiven Farben ahnbar blieben. Das Grün schoss fremdartig scharf hervor aus der ernüchternden, schlackigen Einöde, wie zum ersten Mal mit allerersten dünnen Knospenschauern. Die Zweige glänzten wie der gepflügte Boden und alle Vegetation wurde weniger durchsichtig, erfüllter, angefüllter. Entschiedenere Schatten, wärmere Nässe. Wie ein Hund, aber verirrt, lief er durch die doch übersichtlichen Ebenen, gebückt unter den tiefen Zweigen der Kiefernschonungen, nachgebende, weiche Nadelschichten unter den Sohlen, den Haarwirbel aufgerichtet und er lauschte mit den Poren. Das Licht wärmte die Handrücken. Mückenschwärme folgten hartnäckig. Gretas Blicke trostlos starr wie ein Heimweh, ein ablehnend beschiedenes. Er nahm sie in die Arme und ihr Kopf ruckte an seiner Schulter in einem trockenen Schluchzen. Das war 2 Jahre her. Das waren schon abgestorbene Erlebnisse, bereits gesunkene Schichten. Vor 4 Wochen war Weihnachten gewesen. Das war schon eher noch Erinnerung. Er hatte ihr eine Uhr geschenkt und sie ihm einen beigen, fast farblosen Kaschmirpullover. Sie hatte ihn umarmt. Für ein paar Minuten waren sie zusammen gewesen in einem gemeinsamen Gefühl, in dem auch viele Gefühle von früher als Erinnerungen gegenwärtig waren. Die Kinder hatten ihnen listig und verlegen zugeschaut, bis sie sich unangenehm erinnert, wieder voneinander lösten. Laschen hatte den Eindruck gehabt, sie hätten sich jenseits ihres Lebens wieder getroffen und in den Armen gelegen, entrückt dahin, wo etwas wieder gelten konnte, wenn es einmal gegolten hatte. Nein, einen Vorwurf hatte er sich nicht gemacht. Aber doch war es auf die Dauer besser, die schmerzende, hohle Wahrheit auszuhalten, als die Selbsttäuschung einer Geborgenheit zu erhalten, mit Gewalt. Die vielen rückgewandten Gedanken, Erinnerungen, ja, machten ihn nervös. Er meinte, es wäre eine Ungeduld mit der Vergangenheit. Die Ungeduld mit den Erinnerungen, von denen man nichts anderes mehr erwarten konnte. Jetzt war er auch weder mit Ariane zusammen, noch recherchierte er Kriegsereignisse, noch schrieb er. Stattdessen war er zurückgewichen in Erinnerungen, unwillig, ungeduldig. Er versuchte, Ariane in der Botschaft anzurufen, aber es meldete sich nur die Zentrale des Hotels. Und eine Stimme sagte, sorry, Deadline. Er ging im Zimmer auf und ab, bis er sich entschloss, zu Fuß zur Botschaft zu gehen. Dem Pförtner in der Botschaft gab er die beiden Briefe an Greta. Erst dann ließ er Ariane rufen. Man wurde am Eingang nicht mehr von bewaffneten deutschen Sicherheitsbeamten abgetastet, wie noch im Dezember. Er ärgerte sich, dass der Pförtner die Briefe nicht gleich irgendwo unterbrachte, in einem Postkarton oder Sack, sondern noch offen auf dem Tisch liegen ließ. Ariane kam langsam die Treppe herab. Sie lächelte ihm zu und schien sich nicht zu wundern, dass er da war. Sie war auch immer so ruhig, schien sich nie der Gräuel bewusst zu sein, die hier in der Stadt passierten und jederzeit passierten. Sie hatte ihm doch erzählt, wie man Männer an Autos gebunden und zu Tode geschleift hatte, wie man den lebendigen Körpern den Penis abgeschnitten, sie mit Lastwagen und Panzern überrollt hatte, und zwar vor und zurück und vor und zurück, bis sie gleich dem Schlammboden waren. Er selbst hatte hier erst einmal gesehen. Er ging ja auch nie hin, wie ein Mensch in einem Augenblick lebte und im nächsten getötet wurde, tot war. In Prag hatte er Menschen sterben sehen, aber ihre Gesichter erst wahrnehmen können, als sie schon tot waren. Schön, dass du gekommen bist. Hast du Lust, mit mir nach Bar Abda zu fahren? Sie nahm ihn etwas beiseite und flüsterte ihm zu, sie sei angerufen worden. Möglicherweise warte in Bar Abda das Kind auf sie. Laschen lachte sie an. Schön, sagte er, er freue sich für sie. Sie sagte, die Botschaft könne von einem auf den anderen Tag ganz geschlossen werden. Der Botschafter fliege noch heute nach Bonn und werde vorläufig nicht zurückkehren. Und man rechne noch in dieser Woche, damit das geräumt werde. Und? Willst du nun doch auch von hier weg? Nein, ich nicht. Es werden außer mir auch noch ein paar andere bleiben. Auf eigene Gefahr und Verantwortung. Naja, von den Herren bleibt als einziger der Presseattaché. Und warum der bleibt, das weiß ich nicht. Er ist nett. Ein Junggeselle. Vielleicht bleibt er da, weil jemand da bleiben muss. Eigentlich hätte er sich hüten sollen, sie in dem Wunsch, ein Kind zu haben, zu bestärken. Er fuhr sehr langsam, besonders in den Kurven übertrieben langsam. Sie sagte, ich glaube... Ich bin schon wahnsinnig vor Freude. Hier ist es. Das Kind. Ich halte es in den Armen. Das ist ganz und gar unglaublich. Vorhin noch, als wir hier hinauffuhren, habe ich nichts von ihm gewusst. Und jetzt schon ist es mein Kind. Ach, ich höre auf. Ich werde schon nicht wahnsinnig. Ich fühle mich ganz stark und gleichzeitig ganz schwach. Ich traue mir nichts zu und gleichzeitig alles. Ich möchte nie wieder essen und trinken. Ich brauche das alles nicht mehr. Jetzt glaubst du doch, dass ich wahnsinnig werde. Nein, sagte Laschen. Glaube ich nicht. Es ist nur schön. Ich weiß nicht. Ich bin auch ganz ratlos. Unerträglich locker und leicht ist mir. Jetzt kann ich machen, was ich will, ohne dass sich dadurch etwas ändert. Ich weiß gar nicht. Es ist auch schön, wie es mir noch fremd ist, das Kind. Du, sagte sie zu dem Kind. Du. Mehr konnte sie noch nicht zu ihm sagen. Auf dem Rest des Weges nach Hause stieß sie immer wieder Sätze hervor, die davon handelten, wie sie sich gerade fühlte. Es sollte ihr nichts von der Verwirrung und von dem langsamen Auffinden der Gefühle verloren gehen. Es sollte damit etwas festgelegt werden, gesagt sein. Einmal wagte er es, sie im Spiegel zu betrachten. Da war wieder dieses Lächeln der Entschlossenheit, das auf ihn wie eine Drohung wirkte. »Georg«, sagte sie kurz darauf, »ich danke dir.« Vielleicht irrte er sich, aber hatte es nicht geklungen, als wolle sie einen Abschied? Nein. Sie streichelte mit einer Hand sein Haar. Es war nicht die flüchtige Aufmerksamkeit, wie Greta sie manchmal für ihn hatte. Ariane streichelte ihn langsam und bedeutungsvoll, bis ihn eine tiefe Beruhigung ganz erfüllte. Laschen versuchte in der Hamra ein paar Babysachen zu kaufen, fand aber kein geöffnetes Geschäft. Aus dem Eingang eines Cafés auf der anderen Straßenseite wurde er beim Namen gerufen. Es war Hoffmann, der ihm zuwinkte, aber sogleich wieder im Innern verschwand. Laschen überquerte die Straße. An dem Tisch, an dem Hoffmann saß, saß auch Rudnick, der ihm zuwinkte. »Was darf ich Ihnen bestellen?« Rudnick bestellte für Laschen ein Bier. Hoffmann wich Laschens Blicken missmutig aus. Erst als Laschen ihn fragte, ob sich etwas Neues ereignet habe, fragte Hoffmann zurück. »Was, wenn ich fragen darf, hast du die ganze Zeit gemacht? Ich sag dir offen, dass ich wütend bin, bald mit meinem Kram nach Hause fahre. Das ist keine Zusammenarbeit.« »Wollten Sie nicht den Waffenhandel unter die Lupe nehmen?« Laschen tat so, als habe er nichts gehört. Zu Hoffmann sagte er, »Ich verstehe gar nicht, warum du so eifrig bist und so persönlich beleidigt.« »Heute Mittag hätten wir nach Damur fahren sollen, in einem Konvoi der Palästinenser.« »Haben Sie angerufen?« »Khaleb hat beim Portier eine Nachricht abgegeben. Wir hätten uns um spätestens 14 Uhr im Masra-Hauptquartier zeigen müssen.« »Hat Khaleb in der Nachricht erwähnt, ob es sich um Damur handelt?« »Es kann sich nur um Damur gehandelt haben. Hast du denn nicht gehört, dass sie mit Artillerie von den Bergen hinunterschießen auf Damur?« Hoffmann schüttelte den Kopf, ein stumpfes, wütendes Lächeln im Gesicht. »Damur ist über die Küstenstraße jetzt nicht mehr zu erreichen, weder von Norden noch von Süden. Wir müssen also durch die Berge fahren. Es ist weit. Überall in den Bergen halten sich Bewaffnete auf. Truppen oder irgendwelche Räuberbanden, die nicht danach fragen, auf welcher Seite du stehst. Aber du stehst ja glücklicherweise auf keiner Seite. Also, ich habe verabredet, dass wir morgen früh um 7 in Masra sind, von wo aus ein neuer Konvoi mit Nachschub bis Deir el-Kama fährt. Oder noch ein Stück weiter. Dort ist die Brücke über den Nardamur gesprengt. Also geht es zu Fuß weiter. Ich hoffe, wir kommen nicht zu spät. Sonst kannst du dir die ganze Geschichte aus den Fingern saugen. Oder abschreiben von den Amerikanern.« »Ihr Freund ist nur ungehalten darüber, dass er alles alleine die Wege leiten muss. Ich selbst bin mit ihm zum PLO-Quartier gefahren und konnte mich in aller Bescheidenheit ein wenig nützlich machen. Ich habe es Ihnen bereits gesagt, Herr Laschen, dass ich die besten Verbindungen habe und dass ich gern bereit bin, Ihnen einige Türen zu öffnen. Aber Sie müssen selbst entscheiden, was Sie interessiert, beziehungsweise was Sie Ihren Lesern vorenthalten wollen.« Laschen sagte ja, ja und konnte vor Verlegenheit nur grinsen. Derart beschämten ihn diese penetranten Vorwürfe, dass er darauf nicht einmal wütend eingehen konnte. Hoffmann hatte sich schon vorher halb abgewendet, so als könne er die Dreckarbeit getrost Rudnick überlassen. Insofern schätzte Hoffmann Rudnick schon richtig ein, dass er nämlich Dreckarbeit gern verrichtete, besonders gern für andere, die sie auf eine überzeugende Weise von ihm verlangten. Also, Rudnick war Hoffmanns Mann, wie er Tonis Mann war und wie er sicher auch ohne Schwierigkeiten Khalebs Mann sein könnte, vielleicht lange schon war. »In Maslach hat gestern eine Bestrafungsaktion stattgefunden. 15 tote Muslims hat es gegeben. Mindestens 15. Diese Leutchen von der Phalange sind nicht zimperlich. Hier, sehen Sie sich das an. Fotos von einem syrischen Fotografen. Ich habe sie Ihrem Freund vermittelt, exklusiv, für $5,000. Herr Hoffmann hat das mit Hamburg bereits erledigt.« Rudnick hielt die Mappe auf den Knien und blätterte die Fotos durch, sodass Laschen sie mit zur Seite geneigtem Kopf einigermaßen sehen konnte. Es lagen Leichen herum. Ein Maskierter hob mit zwei Fingern einen abgeschnittenen Penis in die Höhe. Ein Mann, ein ausgefranstes, durchgeschlissenes Bündel, das in einer Staubwolke über den Boden zu fliegen schien, an ein Seil gebunden, das in einem Jeep befestigt war. Es folgte eine Serie von Bildern, auf denen zwei Männer an der Mauer sich umdrehten nach ihren Bewachern und getroffen die Mauer hinabrutschten. Beim ersten Mal, als ich die Bilder sah, wäre mir beinahe schlecht geworden. Aber man muss doch allem ins Auge sehen können. Jeder Wahrheit, damit man sieht, was realistisch ist. Ich könnte mir vorstellen, dass dies für Journalisten besonders gilt. Mehr noch als beim Anblick der Bilder erschauerte Laschen jetzt beim Klang der Stimme von Rudnick, in der es auch nicht mal einen Anflug von Genuss, von Sadismus gab. Es war die trostlose Sachlichkeit darin, die ihn verstörte, diese angebliche Notwendigkeit, die Augen nie zu verschließen, die Genugtuung, sie offen halten zu können, was auch passiert, diese mörderische Objektivität, mit der ein solcher Mensch niemals in Versuchung geriete, sich selbst mit einem Sterbenden oder Toten zu vergleichen, das Nichts und das Nie mehr, in das jene hineingestürzt, für sich selbst vorbereitet zu sehen oder auch nur für einen Moment ein anderer zu sein, fremd dem eigenen Blick. Einen solchen Menschen könnte ich töten, aus Rache dafür, dass er sich so gut auf die Realität einstellt. Aus Rache dafür, dass er so viel gesehen, aber doch kaum etwas empfunden hat. Solch ein Mensch sollte sich nicht weiter ausbreiten, nicht seinen Samen verstreuen. Den hatte er nicht etwa ein Verstand so weit gebracht und die Erfahrungen dieses Verstandes, alles, was geschah, mit gründlich erworbener Menschenverachtung hinzunehmen. Der hatte die Menschenverachtung voraussetzungslos. Der Hüllenmensch. Das Organisationstalent. Das letzte Foto zeigte einen Maskierten in hohen, blanken Schaftstiefeln. An seinem Hals hingen an Ketten mehrere unterschiedlich große Kruzifixe. Mit der einen Hand hielt er die Maschinenpistole, den Stutzen gegen die Schulter gepresst. Mit der anderen Hand hatte er in den Haarschopf eines Mädchens gegriffen, das er hinter sich herschleifte, in eine Toreinfahrt. Laschen stand auf und sagte zu Hoffmann, er möge bitte sein Bier mitbezahlen. Wenn er ihn heute Abend noch sprechen wolle, könne er ihn auf seinem Zimmer erreichen. Sonst würden sie sich morgen zum Frühstück treffen. Er nickte Rudnick zu und ging. Vom Zimmer aus rief er Ariane an. Sie weinte und vor Schluchzen konnte sie kaum sprechen. Was sie meinem Kind getan haben, sagte sie, ist unbeschreiblich. Was sie ihm getan haben, als ich es noch gar nicht kannte, als ich noch nichts tun konnte. Es ist am ganzen Körper wund, es hat Fieber, es hat fast keine Haut mehr. Ach, ich übertreibe sicher. Der Arzt muss jeden Moment kommen. Ich hätte dir so gern geholfen. Soll ich wiederkommen? Nein, bitte komm nicht. Ich muss es erst genau sehen. Und der Arzt muss hier gewesen sein. Ich muss jetzt mit dem Kind allein sein. Das wirst du schon verstehen. Sie legte auf. Am Rande der Schlucht, wo ein staubiger und löchriger Weg unversehens zu Ende war, hielten die Jeeps und Panzerfahrzeuge mit den aufmontierten Geschützen. Hoffmann fotografierte den Konvoi, der vom Grün freundlich umrahmt aussah wie ein Treck durch die Tropen. Er drehte sich ein paar Mal nach Chaleb um, der sich an den Kotflügel eines Lastwagens gelehnt hatte und rauchte. Chaleb winkte Hoffmann und Laschen zu sich. Er ermahnte sie, immer zurückzubleiben, hinter der ersten Linie und Anordnungen genau zu befolgen. Und, was immer sie erleben mögen, vergessen sie nie, dass Damur die Folge ist von Karantina und Maslach. Und nun gehen sie. Verlieren sie nicht den Anschluss. Sie gingen den Trägern nach. Hoffmann wechselte im Gehen die Filme aus. Laschen trug die Tasche mit dem Material. Hinter ihnen gingen noch zwei Bewaffnete in knapp sitzenden olivgrünen Parkas, die manchmal stehen blieben, um sich umzusehen. In den Gesichtern den Ausdruck beiläufiger Aufmerksamkeit. Jedes Mal, wenn Laschen stehen blieb und sich nach ihnen umdrehte, forderten sie ihn auf, das zu unterlassen und sofort weiterzugehen, indem sie die Läufe der Waffen eindeutig schwenkten. Hoffmann fotografierte wenig. Wenn, dann ging es sehr rasch und kaum jemand wurde darauf aufmerksam. An den Füßen angefasst, wurden Leichen von der Straße herunter hinter die Häuser geschleift. Die Arme, die Gesichter sahen wächsern aus. Die Brust- und Kopfbehaarung sah aus wie angeklebt. Der Ausdruck in den Gesichtern war erstorben, zurückgenommen. So, als hätten sie im letzten Moment noch etwas für sich behalten wollen, an das nun niemand mehr herankam. Am Ende der Straße brannten mehrere Häuser. Sie hörten die Flammen vom Wind fauchen und das Holz bersten. Wie schwarzer Schnee kam die Asche verbrannten Papiers die Straße heraufgeweht. Es waren lauter Leute in Zivil, die aus den Häusern im Laufschritt das Inventar herausschleppten, Kleider, Anzüge, Decken über Schultern und Arme geworfen, Kisten, Kühlschränke zu zweit angefasst. Alles wurde in den großen alten Limousinen verstaut, auf den Dachgepäckträgern festgebunden. Unter welchen Gefahren waren sie überhaupt mit den Autos hierher gelangt? Der Offizier erklärte, »People from Zaida, they must pay an admission to take those things away.« Als aus einem Haus Schüsse abgegeben wurden, zog der Offizier Laschen und Hoffmann hinter einen Mauervorsprung. Man sah nichts in dem Haus, dessen Fenster kaputt waren und schief in den Scharnieren hingen. Dann trat der Offizier wieder aus der Deckung hervor und gab arabische Kommandos. Eine Gruppe Uniformierter stürmte das Haus, einige im Hechtsprung durch die Fensteröffnungen. Sie hörten noch einen einzigen Schuss, dann nur noch die Wehklage einer Frauenstimme. Aus der Tür heraus traten ein Mann mit hinter dem Kopf verschränkten Armen, zwei etwa 10- und 15-jährige Jungen auf die gleiche Weise, schließlich die Frau mit einem toten Kind in den Armen. Die Soldaten gingen vor ihnen her, rückwärts, die Waffen im Anschlag. Es folgte ihnen der Mann, der sich immer umschaute, um die Frau mit dem Kind im Auge zu behalten. Es näherte sich ihr ein Mann mit einem Arztkoffer, am Arm die weiße Binde mit rotem Halbmond. Die Frau hielt ihm das Kind mit ausgestreckten Armen entgegen, ohne ihren Klagegesang zu unterbrechen. Er horchte das Kind ab, steckte aber das Stethoskop sogleich wieder ein, drehte sich um und ging weg. Die Frau presste das Kind an sich. Der Mann und der ältere Sohn wurden um die Ecke herumgeführt, wo noch das MG aufgebockt stand. Der Offizier gab den Soldaten ein Handzeichen und einer nahm in etwa 5 Meter Entfernung Aufstellung. Eine Kalaschnikow im Anschlag. »Nein«, rief Laschen und packte mit beiden Händen einen Arm des Offiziers. Der schüttelte die Hände ab und sah ihn mit Bedauern an. »Nein«, schrie Laschen noch einmal, als er sah, dass der Offizier dem Schützen zunickte. Dann gingen die Kugeln durch die beiden Körper. Es waren sehr viele Einzelschüsse. Die Körper standen mit den Gesichtern zur Hauswand. In der folgenden Stille rutschten die Körper die Wand hinunter. Man konnte das Schürfen hören. Und ein Geräusch, das wie ein tiefes Ausatmen klang. Schwer lag die Hand des Offiziers auf Laschens Schulter. Und Hoffmanns Gesicht erschien vor ihm und sagte, »Sehr ruhig, du kannst doch nicht durchdrehen. Ich habe die Bilder. Ich habe alles drauf.« »Das ist gut«, sagte Laschen. Und er sah, wie der gefallene Mann eine Hand, die auf dem Pflaster lag, an sich heranzog. Ja, zum letzten Mal. Beide Körper lagen ganz still. Laschen sah das Gesicht des Jungen weich auf dem Pflaster aufliegen. Wie geistesgegenwärtig hatte er gerade noch ausgesehen. Laschen blickte auf die Beine, auf denen der Junge gerade noch gegangen war, Schritte hinter dem Vater her, und er glaubte endlich diesen Offizier, all diese Leute hassen zu können. Sie kamen an eine Straßenkreuzung, wo viele Frauen und Kinder auf engem Raum zusammengehalten wurden. Die Münder waren verschlossen. Die Kinder betrugen sich geduldig und hielten die Hände ihrer Mütter fest. Sie waren noch einmal sorgfältig angekleidet, doch ihre Knie waren schon aufgeschürft, sie trugen kleine Mullverbände, die Kragen und die Strümpfe waren schmutzig und verstaubt. Man hatte sie schnell herausgerissen und in eine neue Situation hineingesteckt. Laschen empfand einen Groll gegen sich, so empfindlich du auch geblieben bist von Kindheit an. So bist du als ein Berichterstatter doch zu einem empfindungslosen Monstrum geworden. Dein Pech ist nur, dass du dich in jeder Lebenslage an die dazu passenden Gefühle erinnerst. Das macht dir zu schaffen. Aber auch davon hast du ja etwas, nicht wahr? Wenn du ein Palästinenser wärst, würdest du als ein solcher handeln und so weiter. Und das ist höchstwahrscheinlich. Wo nimmst du dich her? Als welcher handelst du? Und welche erstaunlichen Bestimmungen stecken erst in diesem Hoffmann? Welch eine triumphale Neutralität des Blicks durch den Sucher? Welch eine brutale Zivilisiertheit? Und erst Ariane. Er lehnte alles ab, Laschen, pochte auf sein Entsetzen angesichts von Unmenschlichkeit. Es war das Entsetzen des Herrn aus Deutschland. Es entsetzten ihn vor allem solche Ereignisse, deretwegen er doch hergekommen war, um darüber zu berichten. Solche Ereignisse, denen er letztlich seine Bezahlung verdankte. Er konnte gut leiden an unverständlicher Grausamkeit. Er glaubte doch wohl nicht, dass sein Bericht den Leser ermahnen würde. Glaubte er nicht vielmehr, dass er für Geld ein Entsetzen lieferte, für das es eine Nachfrage gab, eine unersättliche? Immer mehr Leute wollen immer mehr wissen über ihren eigenen Stellvertreterkrieg. Das war die Wahrheit, die ihn antrieb und die sich gleichzeitig als dicke Betrachterwand aus Glas vor sein Sehen schob, sodass sein Sehen verödete. Es war fortan ein bezugloses Sehen. Er hätte auch sagen können, ein reines Sehen. Und wo waren die Gefühle, die Wahrheiten des eigenen Körpers geblieben? Wo die Schmerzen, das heillose und untröstliche Mitgefühl, die, wenn schon, ohnmächtige Wut, die wütende Trauer um das Leben der Welt, um das Leben von dir selbst löschen, die dich niederwerfen müsste in den Staub? Er selbst hatte aufgehört, wahr zu sein, wollte doch offensichtlich nicht mehr jemand sein. Dann schon lieber ein Abgeschickter, ein ferngesteuerter Beobachter, ein reines Sehen, ein Werkzeug der Leser. Aber würde er dann noch so schöne Leidenssätze schreiben können für das Organ? Kaum. So musste er weiter sein Berufsbild erfüllen und sich unter Aufbietung von Kräften an Gefühle erinnern und sie simulieren.